Abschnitt 4 von Die Liebe der Erika Ewald von Stefan Zweig. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Avahi im August 2020. Solche Erlebnisse erwecken oft mit ihrer jähen Gewalt ein Leid, das so furchtbar und tiefeinschneidend ist, dass man es nicht mehr als Schmerz empfindet, weil man die Fähigkeit des Begreifens und des bewussten Fühlens in seinem wilden Anpralle verliert. Man fühlt sich nur sinken, aus schwindelnden Höhen, atemlos, willenlos und widerstandsunfähig herabsausen, einem Abgrunde zu, den man noch nicht kennt, den man aber ahnt, näher, näher und immer näher kommen fühlt mit jeder Sekunde, mit jeder verschwindend kleinen Zeiteinheit, die im wirbelnden Sturze verfliegt, jenem furchtbaren Ende zu, von dem man weiß, dass es zerschmettern und zerbrechen wird. Erika Ewald hatte schon zu viel kleine Leiden ertragen, um einem großen Ereignis ruhig ins Auge sehen zu können. Jene kleinen Schmerzlichkeiten hatten ihr Leben erfüllt, die ein seltsames Glückseligkeitsgefühl in sich tragen, weil sie zu melancholischen, träumerischen Stunden leiten, zu sanften Verzagtheiten und zu jenen süßen Traurigkeiten, aus denen die Dichter ihre innigsten und wehmütigsten Verse schaffen. Aber sie hatte in jenen Stunden schon die mächtige Pranke des Schicksals zu verspüren geglaubt, und es war doch nur ein verrinnender Schatten seiner drohend ausgereckten Hand. Sie hatte gemeint, die finstere Gewalt des Lebens schon getragen zu haben, und auf dieses Bewusstsein baute sie ihre starke Sicherheit, die jetzt zusammenbrach unter der Wirklichkeit wie ein Kinderspielzeug in einer nervigen Faust. Und darum verlor ihre Seele so ganz ihre bindenden Kräfte. Das Leben kam zu ihr wie ein Hagelschauer, der Saaten und Blüten zerbricht. Nur mehr Öde war vor ihren Blicken und Finsternis, weite, undurchdringliche Finsternis, die alle Wege versteckte, alle Blicke erblindete und die hallenden Angstrufe mitleidslos verschlang. Nur mehr Schweigen war in ihr, ein dumpfes, atemloses Schweigen, die Stille des Todes. Denn viel war in ihr gestorben in einem einzigen Augenblick, ein helles, heiteres Lachen, das noch nicht geboren war, aber in ihr leben wollte, wie ein Kind, das zum Lichte strebt. Und viel Jugend, jenes sehnsüchtige Empfangenwollen, das der Zukunft vertraut und Freude und Glanz hinter allen verschlossenen Pforten ahnt, die ihr Verlangen sich eröffnen soll. Und viel lautere und weltvertrauende Empfindungen, das sich hingeben an alle Menschen und an die große Natur, die nur Feste und Wunder ihren gläubigen Schülern offenbart. Und endlich eine Liebe, die unendlich reich gewesen war, weil sie in den dunklen Quellen des Schmerzes sich gebadet hat und durch wechselnde Gestalten gegangen ist, um die Vollkommenheit zu finden. Aber auch eine neue Saat war in dieser Enttäuschung, ein bitterer Hass gegen alles, was sie umgab, und ein heißes Rachebedürfnis, das noch nicht wusste, wie es sich Bahn brechen sollte. In ihren Wangen brannte die Schmach, und ihre Hände bebten, als müssten sie jeden Augenblick losfahren in zorniger Gewalt gegen irgendetwas. Die Schwächlichkeit und Scham war von ihr gewichen, die drängende Macht des Handelns wurde immer deutlicher und unruhiger in ihr, ein Wesen, das sich vom Schicksal immer hatte formen und lenken lassen, wollte ihm nun entgegentreten und mit ihm ringen. Und dieser ziellose, ungebärdige Trieb ließ sie in den Gassen irren, ohne einen Entschluss. Die Wirklichkeit lag in weiter, weiter Ferne. Sie wusste nicht, wohin sie ging. In ihren Füßen war bleierne Müdigkeit, aber auch eine irre Bewegung, die sie weiterstieß. Immer mehr hüllte sie sich in ihre Gedanken, um den Schmerz, der jetzt wach werden wollte, wegzudenken und ihn im raschen Gehen zu vergessen. Doch sie spürte einen Druck von Tränen, die noch nicht hervorbrechen konnten, aber innen brannten und tropften. Auf einmal stand sie vor einer Brücke. Unten der Fluss, schwarz und langsam gleitend, mit vielen hellen, glitzernden Punkten. Sterne waren das und Reflexe von den Brückenlaternen, die hinaufstarrten wie aufgerissene Augen. Und von irgendwo ein leises, unaufhörliches Plätschern, die Strömung, die sich an einem Pfeiler bricht. Einen Todesgedanken barg dieser Anblick, das fühlte sie. Ein Beben überlief ihren Körper. Sie wandte sich um. Es war niemand in der Nähe, hie und da schwarze Schatten, die vorüberhuschten. Manchmal ein Lachen aus der Ferne oder das Rollen eines Wagens. Aber in der Nähe niemand, keiner, der sie hindern könnte. Wie leicht, wie rasch das war. Ein Griff, ein Schwung über die Rampe, dann noch ein paar hässliche, ringende Minuten, unten, dort unten in dieser schweigsamen Dunkelheit. Und dann Friede. Reicher, ewiger Friede, fern von allen Wirklichkeiten, der beruhigende Trost des Nichtwiedererwachens. Aber dann ein anderer Gedanke, eine verunstaltete Leiche, die man aus dem Wasser zieht, Neugierige, die sich belustigen, Gerede und Geschwätz, es tat ja nicht mehr weh. Aber einer war, der könnte es erfahren und dann vielleicht selbstbewusst lächeln, im Bewusstsein eines Siegers. Nein, das durfte nicht sein. Das Leben war noch nicht erschöpft, das fühlte sie, denn es konnte noch Rache bergen, den letzten tastenden Versuch einer Verzweiflung. Und vielleicht war es sogar schön, und sie hatte nur falsch gelebt. Sie war gut und vertrauend gewesen, mild und zurückhaltend, während man rücksichtslos, gierig und verschlagen sein sollte, wie ein Raubtier, das sich von fremdem Leben nährt. Ein Lachen rang sich ihr aus der Brust, wie sie sich von der Brücke abwendete, ein Lachen, vor dem sie erschrak. Denn sie fühlte, wie sie sich selbst nicht ihre ungesprochenen Worte glaubte. Nur der Schmerz war wahr, und der glühende, brennende Hass, die blinde Sucht nach Rache. Wie fremd sie sich doch geworden war, dass sie sich nicht einmal selbst mehr erkannte, wie schlecht und wie wertlos. Ihr fröstelte. Sie wollte an nichts mehr denken. Sie ging wieder tiefer in die Stadt hinein, irgendwohin. Nach Hause zu. Nein, nicht nach Hause. Mit Furcht dachte sie daran. Dort war alles so finster und eng und dumpf. Dort lauerten in allen Ecken Erinnerungen, die mit hämischen Fingern auf sie deuteten. Dort war sie dann ganz allein mit ihrem großen Schmerz. Dort konnte er seine schwarzen Flügel dicht ausbreiten, sie umfassen und eng, ganz eng an sie pressen, dass ihr der Atem verginge. Aber wohin? Wohin? Die Frage zermarterte ihr das Hirn. Sie wusste nichts anderes mehr. Ihr ganzes Denken konzentrierte sich in dieses eine Wort. Neben ihr lief ein Schatten. Sie achtete nicht darauf. Sie merkte es auch nicht, als er sich hart gegen den ihren neigte und mit ihm eine Zeit lang parallel lief. Jemand ging neben ihr, ein Freiwilliger, und betrachtete ihr Gesicht angelegentlich in dem Momente, als sie vor einer Laterne vorbeikamen. Erst wie er sie höflich ansprach, fuhr sie jäh aus ihren Gedanken auf. Sie brauchte einige Momente, um die Situation, in der sie sich befand, erst recht zu erfassen und antwortete nicht. Der Freiwillige, ein Kavallerist, sehr jung noch und ein bisschen ungeschickt, ließ sich durch ihr Schweigen nicht einschüchtern, sondern redete in einem halb vertraulichen Ton, aber mit einer gewissen Reserve weiter. Offenbar war er mit sich nicht recht im Klaren, mit wem er es eigentlich zu tun hätte. Sie hatte ihm nicht geantwortet und war doch so vornehm, solid gekleidet. Und andererseits wieder dieses einsame, langsame Spazierengehen spät in der Nacht. Ganz recht bekam er es nicht heraus. Aber er redete unbekümmert weiter. Erika schwieg. Instinktiv hatte sie ihn abweisen wollen, aber alle Dinge von früher hatten sie auf seltsame Gedanken gebracht. Sie wollte doch jetzt ein anderes Leben beginnen, nicht mehr dieses traumvolle Dahindämmern und müßige Sich-Sehnen, das ihr tausende Leiden geboren. Es sollte ja für sie ein neues Leben beginnen, heiß verwegen und voll wilder Gewalt. Und dann dachte sie wieder an ihn. Eine Rache wollte sie nehmen, eine furchtbare Schmach. Dem ersten Besten, der gekommen, wollte sie sich verschenken, weil er sie verschmäht, die Erniedrigung auskosten bis zum letzten bittersten und vielleicht tödlichen Tropfen. Alles wurde rasch in ihr Plan und Entschluss, eine grausame Selbstpeinigung, die eine neue Schmach wählt, um die alte, brennende zu vergessen. Wie sie zurechtkam, die Gelegenheit. Ein junger Mensch, ganz jung, der nichts davon verstand, nichts wusste, der sollte es sein, der erste Beste. Und plötzlich antwortete sie ihm mit so hastiger Liebenswürdigkeit, er dürfe sie begleiten, dass er beinahe wieder schwankend wurde, mit wem er es zu tun hätte. Aber ein paar Fragen, das Opernglas, das sie vom Konzert mitbrachte, und ihr vornehmes Benehmen veränderten seine oberflächliche Haltung zu ihr. Er blieb recht befangen. Eigentlich war er noch ein halbes Kind, das in einer Uniform sich so seltsam ausnahm, wie in einem kriegerischen Maskenkostüm, und seine bisherigen Abenteuer waren so simpler Natur gewesen, dass sie keine Abenteuer mehr waren. Zum ersten Mal sah er sich einem wirklichen Rätsel gegenüber. Denn manchmal blieb sie Minuten still und unbeweglich, überhörte alle Fragen und ging wie im Traum, bis sie dann plötzlich, wie mit einer provozierten Zärtlichkeit, die sie im Augenblick vergessen hätte, mit ihm lachte und scherzte. Aber manchmal wollte es selbst ihm so erscheinen, als sei ihm Lachen ein falscher Ton. Und in der Tat kostete es Erika nicht geringe Mühe, die Rolle einer entgegenkommenden und leichtsinnigen zu spielen, während ihr die tollsten Gedankenreihen durch den Kopf schwirrten. Sie wusste, was das Ende sein würde, und sie wollte es, aber eine geheime Angst beschlich sie immer wieder, dass sie gegen sich selbst frevle. Aber das Bedürfnis nach Rache, das sich positiv nicht betätigen konnte, hatte hier ein Mittel gefunden, sich zu entfalten, wenn auch in einer falschen Richtung, die Spitze gegen sich selbst kehrte. Aber es war so überströmend und machtvoll, dass sich ihre frauenhaften Empfindungen vergebens dagegen aufbäumten. Mochte geschehen, was da wolle, sollte eine Reue kommen, nur nichts wissen von jener Schmach, nur vergessen, wenn auch in einem Rausch, einem künstlichen und einem verderblichen, aber nur nicht mehr daran denken müssen. So nahm sie auch gern den Vorschlag des Freiwilligen an, mit ihr in ein Restaurant, in ein separiertes Zimmer zu gehen, obwohl sie dumpf ahnte, was das bedeutete. Aber sie wollte nicht daran denken, nur sich nicht immer besinnen müssen. Zuerst kam ein kleines Souper, dem sie aber nicht zusprach. Aber Wein trank sie, in gieriger Hast, Glas auf Glas, um sich zu betäuben. Ganz gelang es ihr noch nicht. Manchmal übersah sie die ganze Situation mit furchtbarer Klarheit. Sie betrachtete ihr Gegenüber. Das war eigentlich der Rechte, besser hätte sie sich ihn nicht wünschen können. Ein guter Kerl, von einer gesunden, rotwangigen Derbheit, ein bisschen eitel und nicht zu klug. Der würde nie ahnen, was in dieser Nacht geschehen sei, was für eine Rolle er gespielt in einem armen, gequälten Menschenleben. Der würde sie übermorgen vergessen haben. Und das wollte sie. In solchen Augenblicken der Überlegung bekamen ihre Augen einen träumerischen Ausdruck, und in ihrem Gesichte zeichnete sich der düstere Schatten eines inneren Schmerzes. Dann kam sie langsam ins Träumen hinein. Ihre Finger zitterten leise. Sie hatte alles vergessen, und die fernen, versunkenen Bilder wollten langsam, ganz langsam wieder auftauchen. Dann erweckte sie wieder plötzlich ein Wort oder eine Berührung. Eine Sekunde brauchte sie immer, um sich wieder recht in alles hineinzufinden, aber da fasste sie wieder ein Weinglas und leerte es auf einen Zug. Und dann noch eines und noch eines, bis sie spürte, wie ihr der Arm schwer herabsank. Der Freiwillige hatte sich inzwischen herübergesetzt und ziemlich dicht an sie angedrückt. Sie merkte es noch, aber scherzte ruhig weiter. Allmählich aber begann sie die Wirkung des Weines zu fühlen. Ihr Blick wurde unsicher und sah wie durch trübe Wolken eines schweren, breit verströmenden Dunstes, und die zärtlichen und überredenden Worte, die sie vernahm, schienen irgendwo von weiter, weiter Ferne herzukommen, ganz verschwommen und verloren. Ihre Zunge begann zu lallen, und sie merkte, wie trotz aller Bestrebungen ihr Gedankengang sich verwirrte und ein Blitzen und Surren vor ihren Augen funkelte, gegen das sie sich nicht zu wehren wusste. aber mit der Müdigkeit, die sie immer enger und zärtlicher umfasste, kam auch jene Schwermut wieder, halb die lallende, unmotivierte Melancholie der Trunkenen und halb der Schmerz, der schon den ganzen Abend ihre Brust durchströmte und sich noch immer nicht Bahn gebrochen hatte. Sie war ganz in ihr Leid verloren, stumpf und gefühllos gegen die Außenwelt, taub gegen alle Worte und sanften Liebkosungen. Der junge Bursch verstand ihr Verhalten nicht ganz, und eine Unsicherheit überkam ihn, was er mit ihr beginnen sollte. Er hielt sie für betrunken, wollte sie jedoch bewegen, wach zu werden, weil er sich schämte, ihre Trunkenheit sich zunutze zu machen. Aber ihre Apathie war nicht durch Zureden noch durch schmeichelnde Küsse zu lösen. Er fächelte ihr Kühlung zu. Als er aber versuchte, ihr Kleid zu öffnen, geschah etwas Unerwartetes, das ihn erschreckte. Denn im Augenblicke, da er sie umfasste, fiel sie ihm plötzlich in die Arme und begann furchtbar zu weinen. Es war ein unendlich schreckvolles und leidvolles Schluchzen, nicht das wehmütige Duseln eines Trunkenen, sondern in ihrem Weinen war eine elementare Gewalt. Wie ein Raubtier war es, das jahrelang im Käfig gefesselt war und mit einem Male in wilder Gewalt die Schranken durchbricht. Es war ihr ganzer, heiliger und tiefer Schmerz, der ihr nur dunkel bewusst gewesen war und sich jetzt in bebenden Schauern erlöste. Erika weinte aus tiefster Brust. Alles, alles schien jetzt gut zu werden, da diese glühende Last der Tränen und die drückende Bürde der nicht entladenen Erregungen sich wie in mächtigen Gewitterstößen von ihr losrang. Sie weinte und weinte. Jähe Schauer liefen über ihren hilflos angeschmiegten Körper, aber die heißen Quellen ihrer Augen schienen nicht versiegen zu wollen. Es war, als spülten sie all das bittere Leid mit sich hinweg, das sich langsam angesetzt hatte, wie wachsende Kristalle, die sich verhärten und nicht weichen wollen. Nicht ihre Augen weinten, ihr ganzer schmaler und biegsamer Leib erbebte unter den harten Stößen, und ihr Herz erbebte mit. Der junge Mann war diesem jähen und peinlichen Ausbruche gegenüber gänzlich hilflos. Er suchte sie zu beruhigen, strich ihr leise und zärtlich über die dunklen Flechten. Wie aber ihre Anstrengungen sich immer verdoppelten, kam ein sonderbares Gefühl mitleidsvoller Zuneigung über ihn. Er hatte noch nie so weinen gehört, und dieses unerhörte Leid, von dem er nichts wusste, dessen Größe er aber ahnen musste, flößte ihm eine achtungsvolle Furcht vor dieser Frau ein, die willenlos in seinen Armen lag. Wie ein Verbrechen erschien es ihm, ihren Körper zu berühren, der zu schwach war, den mindesten Widerstand leisten zu können. Nach und nach kam ihm dann auch zu Bewusstsein, dass er sehr großartig dabei handle, und diese kindliche Freude an einem seltsamen Erlebnis stärkte seine Willenskraft. Er ließ einen Wagen holen und begleitete sie, nachdem er von ihr die Adresse erfahren hatte, bis zum Hause hin, wo er sich mit freundlichen und beruhigenden Worten verabschiedete. Als Erika sich wieder in ihrem Zimmer befand, war auch der letzte Rest des Rausches verflogen. Nur das Geschehene der letzten Stunden war ihr unklar und verschwommen, aber sie dachte nicht mit scheuer Ängstlichkeit zurück, sondern mit friedevoller Ruhe. In diesen glühenden Tränen war ihre ganze junge Seele gewesen, mit all ihrem Schmerz, mit der großen drückenden Liebe, mit der wilden und brennenden Schmach und der letzten, beinahe vollbrachten Erniedrigung. Langsam kleidete sie sich aus. Alles hatte so kommen müssen, denn es gibt Menschen, die nicht zur Liebe geboren sind, denen nur die heiligen Schauer der Erwartung blühen, weil sie zu schwach sind, die schmerzhaften Seligkeiten der Erfüllungen zu tragen. Erika dachte über ihr Leben nach. Sie wusste nun, dass die Liebe nicht mehr zu ihr kommen würde und dass sie ihr nicht entgegengehen dürfe. Die Bitterkeit des Entsagens nahte ihr zum letzten Male. Einen Augenblick zögerte sie noch in geheimer, unverständlicher Scham, doch dann löste sie die letzten Hüllen vor dem Spiegel. Sie war noch jung und schön. In ihrem blütenweißen Körper lag noch die hell schimmernde Frische früher Jahre. In sanfter, fast kindlicher Rundung bebten ihre Brüste, die in wilder, innerer Erregung sich hoben und senkten, leise und zart in rhythmisch verfließendem Linienspiel. Stärke und Geschmeidigkeit prunkte in den Gliedern, alles war geschaffen und bereit, eine schenkende Liebe kraftvoll zu empfangen und zu erhöhen, Seligkeiten zu geben und zu nehmen im wechselnden Spiel, dem heiligsten Ziele entgegenzuschaffen und das verklärte Wunder der Schöpfung in sich zu erleben. Und das alles sollte ungenützt und unfruchtbar vergehen, wie die Schönheit einer Blume, die ein Wind verweht, ein taubes Korn im unübersehbaren Garbenfelde der Menschheit? Eine milde, versöhnliche Resignation kam über sie, die Hoheit der Menschen, die durch den größten Schmerz gegangen. Und auch den Gedanken, dass diese blühende Jugend einem einzigen bestimmt gewesen sei, der sie begehrt und verachtet habe, auch diese letzte schwerste Prüfung fand keinen Groll mehr bei ihr. Wehmütig löschte sie das Licht und sehnte sich nur mehr nach dem leisen Glück milder Träume. Diese wenigen Wochen umgrenzten das Leben der Erika Ewald. In ihnen lag alles beschlossen, was sie erlebte, und die vielen späteren Tage gingen an ihr vorüber, gleichgültig wie Fremde. Ihr Vater starb, die Schwester heiratete einen Beamten, Verwandte und Freunde trugen Glück und Unglück, nur in ihre einsamen Stunden ließ sie das Schicksal nicht mehr ein. Ihr konnte das Leben nichts mehr anhaben mit seiner stürmischen Gewalt. Die tiefe Wahrheit war ihr bewusst geworden, dass der große, heilige Friede, um den sie gerungen, nicht anders errungen wird als durch einen tiefen, läuternden Schmerz, dass es kein Glück gebe für den, der nicht den Weg der Leiden gegangen ist. Aber diese Weisheit, die sie dem Leben abgezwungen, blieb nicht kalt und unfruchtbar. Die Fähigkeit zur spendenden Liebe, die einst ihr Wesen in heißen Konvulsionen erschüttert, zog sie nun zu den Kindern hin, die sie Musik lehrte und denen sie vom Schicksal und seinen Tücken erzählte, wie von einem Menschen, vor dem man sich hüten muss. Und so gingen ihre Monate, Tag für Tag, dahin. Und wenn der Frühling ins Land kam und warmer, segnender Sommer, dann überströmten auch ihre Abende von inniger Schönheit. Sie saß dann am Klavier beim offenen Fenster. Von außen zitterte ein feiner, würziger Duft herein, wie ihn der erste Frühling bringt, und das Brausen der Großstadt war fern wie ein Meer, das seine stürmischen Fluten gegen die weißen Gestade wirft. Im Zimmer trällerte der Kanarienvogel die lustigsten Läufe, und draußen vom Gang hörte man die Knaben des Nachbars mit ihren tollen, übermütigen Spielen. Wenn sie aber zu spielen begann, dann wurde es draußen still. Leise, ganz leise ging dann die Tür auf, und ein Knabenkopf nach dem anderen schob sich herein, um andächtig zu horchen. Und Erika fand wehmütige Melodien mit ihren weißen, schmalen Fingern, die immer heller und durchleuchtender zu werden schienen, dazwischen leise Fantasien, bei denen verhallte Erinnerungen anklangen. Und einmal, als sie so spielte, kam ihr ein Motiv, dessen sie sich nicht entsinnen konnte, und sie spielte es immer wieder, bis sie es jählings erkannte, das Volkslied, die wehmütige Liebesweise, mit der er sein Liebeslied begonnen. Da ließ sie die Finger sinken und träumte wieder von der Vergangenheit. Ganz ohne Groll und Neid waren ihr Gedanken. Wer weiß, ob es nicht das Beste gewesen, dass sie sich damals nicht gefunden. Und ob sie sich vertragen? Wer kann es wissen? Aber sie schämte sich beinahe des Gedankens. Ein Kind hätte sie gerne von ihm gehabt. Ein schönes, goldlockiges Kind, das sie hätte wiegen und warten können, wenn sie allein war, ganz einsam war. Sie lächelte. Was für dumme Träumereien das doch waren. Und tastend suchten ihre Finger wieder das vergessene Liebesmotiv. Ende von Abschnitt 4. Ende von Die Liebe der Erika Ewald von Stefan Zweig. Danke fürs Zuhören.